WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute freie Themennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und wir fangen sofort an mit Ben. Ben ist 31. Guten Morgen, Ben. Guten Morgen, Domian. Hi. Hallo Ben, und was geht's bei dir? Escort. Escort? Escort, ja. Du erklärst das ein bisschen ausführlicher, bitte. Ja, gerne. Also ich glaube, was Escorts machen, ist jedem ein Begriff. Und, nein, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Erklär's okay. Mal. Sexarbeiter, Hure, Prostituierte. Genau, das ist der schickere Begriff, ne? Genau, ja, viele nennen sich dann lieber Escort, ja, wie du selber sagst, was ein bisschen schicker ist. Und Escort kann ja auch sein, dass man mal, dass eine Hure mit dem Typ, mit dem Kunden nur schick essen geht und in die Oper. Kann auch mal sein. Das gibt's sehr wohl auch und habe ich auch schon erlebt. So, jetzt frage ich mich, was Ben 31 mit dem Thema Escort zu tun hat. Bist du selbst ein Escort-Boy? Nein. Bin ich nicht. Ich bin verantwortlich für ein Escort-Portal, was in Deutschland sehr, sehr groß ist. Und wo ich jetzt für 6 Monate tätig bin oder seit 6 Monaten tätig bin und neu in der Branche bin und ja, wo ich dir einfach mal so ein bisschen meine Eindrücke erzählen wollte. Ach, du hast dieses Portal nicht erfunden und initiiert? Nee, ich hab's nicht erfunden. Ich habe vorher was ganz anderes gemacht und war für große Unternehmen in Deutschland tätig und habe dann nach was Neues gesucht und bin dann irgendwie auf eine Anzeige gestoßen und bin jetzt in Barcelona auch, also ruf dich aus Barcelona an. Und ja, bin durch Zufall irgendwie dahin gekommen, weil das Thema mich irgendwie gereizt hatte, da was mal zu machen. Aber jetzt ist mir noch nicht ganz klar, bist du jetzt der Chef dieses Portals? Ja, also ich bin der Manager des Portals, also ich habe so 14, 15 Mitarbeiter jetzt und wir kümmern uns, dass wir da zufriedene Escorts und Kunden haben. Okay, jetzt erklären wir mal genau, was auf diesem Portal stattfindet. Also wir reden über Internet? Ja, wir reden über Internet und dann kannst du in deinem Browser mal irgendwie, wenn du nachher Feierabend hast, kauf mich. Wir wollen jetzt keine Werbung machen. Nee. Genau, auf jeden Fall ist es eine Internetseite und da kannst du dann nach Köln suchen zum Beispiel und kannst eingeben, hey, ich suche heute jemanden für das Thema, weiß ich nicht, stehe auf Fetischsachen oder stehe auf dies und das. Und dann hast du eine Liste von Damen, die dann kommen. Also momentan sind es nur Damen und hast dann eine Auswahl und kannst dann direkt mit denen Kontakt aufnehmen. Also ich klicke da rein und sehe wahrscheinlich viele Bildchen und Präsentationen von den Damen. Die sind gerade nicht im Pelzmantel angezogen. Naja, schon. Also das ist schon so, dass das zwei unterschiedliche Segmente sind. Also einmal ist es schon so, dass es auch der unter oder der ab 18-Jährige sehen darf. Und einmal ist es so, dass es dann irgendwie für die Ältere. Das ist schon unterteilt. Also ein Portal für Huren, kann man so sagen. Genau. Ne? Genau. Also und das ist im Grunde war für mich das Spannende, mit einer Community dahinter. Also einem Forum dahinter, wo die sich einfach die Damen austauschen können. Über Alltägliches. Und das war für mich auch so ein bisschen der Anstoß, sich bei dir zu melden, weil wir hatten letzte Woche so ein Meet and Greet. Also wir hatten letzte Woche eine Party gemacht, wo wir beide Parteien, also sowohl Freier als auch Huren zusammengebracht haben. Ach, das ist ja lustig. Also im Prinzip habt ihr mit den Huren ja gar nichts zu tun. Richtig, genau. Die präsentieren sich auf eurer Plattform, dafür müssen die wahrscheinlich ein bisschen Kohle hinlegen, oder? Nee, erstmal gar nicht. Also es gibt so Sonderfunktionen, aber das ist erstmal ganz, ganz kostenfrei. Und wie finanziert ihr euch? Wie verdient ihr euer Geld? Das ist zum Beispiel, wenn die Herren dann irgendwie mal Bildchen sehen wollen, was ein bisschen aufreizender ist oder sowas, dann müssen die eine Mitgliedschaft zahlen. Ja, ach so, aber das heißt, die Mädels, das halten wir mal fest, die Mädels müssen nichts an euch abdrücken. Also pro Kunde oder sowas sowieso gar nicht. Also das ist im Grunde ein Portal, wo die sich bewerben können, wo sie die Aufmerksamkeit bekommen. Mhm. Ja, weil wir haben so um die 500.000 Mitglieder so ungefähr. Also das ist schon eine Menge. Ja. Ja, und damals die Idee von dem Gründer war halt auch so ein bisschen, dass man so ein bisschen die man nennt es immer Hobbyhure, die Gelegenheit gibt, sich irgendwo zu präsentieren. Ja, und früher hat man es ja irgendwie so auf Visitenkarten oder in irgendwelchen Kleinanzeigen in den Zeitungen gemacht. Mhm, nur heutzutage nutzt man ja das Internet und dann so in die Richtung gegangen. Ja, aber wenn auch eine Frau 10 oder 100 Mal aufgrund dieses Bildchens, was sie bei euch präsentiert, gebucht wird, muss diese Frau an euch nichts zahlen? Nein. Nein, haben wir das ist ja Zuhälterei und das ist genau das, was... Genau, das wollte ich nochmal klären, ja. Ja, nee, also das ist genau das, was wir wollen. Und ihr bringt Huren und Kunden zusammen zu einem Fest oder wie? Wie habe ich das so verstanden? Das hatten wir letzte Woche in Berlin, also in der Hauptstadt, wo ich an sich auch herkomme, hatten wir die Idee, okay, wir hatten einen Geburtstag von diesem Portal und haben gesagt, okay, lass uns doch mal irgendwie beide Parteien einladen und auch mal so erfahren, was denn so die Wünsche und Sorgen und Nöte sind. Ja, weil aber das war sicher auch hochinteressant. Dann habt ihr auch das Klientel gesehen. Wer sind die Kunden, die Freier? Genau, und das ist halt, also wie man so denkt, so wie du und ich. Mhm. Ja, also so ist es. Ist es nicht, so ist es einfach. Mhm. Und bei den Damen ist es, also es war sehr interessant. Also wir hatten auch Transvestiten, die sich zum Beispiel anbieten auf der Seite oder die auch dann gekommen sind. Das war hochinteressant, auch einfach wie die zu dem Beruf stehen, wie sie dazu gekommen sind, aber auch eben, wie das so in der Gesellschaft anerkannt wird, weil also wir haben ja die schwarze Diskussion ist jetzt ja so ein bisschen aus den Augen verloren gegangen nach der Steuersache, aber das ist ein Thema, was halt die Frauen richtig beschäftigt, also diese so Anerkennung für ihren Beruf. Ja, ja, und das war, was das, mich so erstaunt hatte. Sind das Frauen, die das hauptberuflich machen? Also wenn du mich fragst nach meinem so Bauchgefühl und so von den Gesprächen, würde ich sagen, es sind so 70% der Frauen machen das nebenbei. Mhm. Die machen tagsüber, sind die Kindergärtnerinnen oder Redakteurinnen. Ja, und sagen dann, sie haben irgendwie Spaß an Sex und sagen, und das waren so viele Geschichten, wenn man mit denen gesprochen hat, sie sagten, ja, ich habe eh Spaß am Sex, bin eh ein Swinger und auch wenn ich mir die Männer dann aussuchen kann, weil die können sich die Kerle dann natürlich auch ansehen. Ja, die wissen, also das ist natürlich auch der Vorteil, die wissen ja, weil die Männer haben ja auch ein Profil, die wissen ja auch, ach, wie sieht der Mann aus und wie alt ist denn der und ist es so mein Beuteschema. Wie viele sind denn zu dieser Party da gekommen, zu dem Treffen? Das waren so um die 40 waren das. Ja, das geht ja noch. Das ist ja so viel. Ja, ja. Das ist noch, ich dachte, da wären 1000 Leute gekommen oder so. Nee, das nur auch nicht. Nee, aber man muss das mal sehr diskret handhaben. Viele wollen das auch gerade hobbymäßig machen, wollen das natürlich auch nicht so eine Außenfrage. Ne? Du sagst, die Frauen machen das hauptsächlich nebenberuflich und du hast es gerade erklärt, was die hauptberuflich machen. Wie ist das Altersspektrum der Frauen? Von 18 bis 65. Bis 65. Ja, also für jeden. Habe ich auch schon auf der Seite gesehen, ja. Für jeden Geschmack. Ja, ganz dünn bis ganz sehr mollig. verdient man da viel Geld bei, wenn man so ein Ding führt und leitet? Naja, also momentan ist es so, dass sich die Seite noch nicht wirklich trägt. Ja, aber das hat auch ein bisschen andere Gründe, aber es ist schon so, dass man perspektivisch davon leben kann, ja. Klar. Also es ist jetzt nicht so ein kleines Projekt, was jetzt irgendwie so einer im Kellerlein macht, sondern wie gesagt, da sind 15 Leute dran am Arbeiten jeden Tag. Ja. Nun geht es um Sex als Ware. Ihr betreibt keine Zuhälterei, das hast du gerade sehr schlüssig erklärt, dass das wirklich nicht der Fall ist. Dennoch geht es um Sexualität als Ware. Wie stehst du da so unter dem moralischen Gesichtspunkt zu? Ja, das ist ein interessantes Thema, weil also ich sehe das so und das ist auch Ziel der ganzen Seite und das hat mich überzeugt, weil ich auch gar nicht aus der Branche komme und hatte auch irgendwo ein Geschmäckle, wie man in Baden-Württemberg sagen würde. Also ich hatte ein leicht ungutes Gefühl am Anfang, aber habe dann halt gesehen, um was es geht. Und also ich sehe das so, dass halt Sexarbeit findet jeden Tag statt. Mhm. Ja, es ist legal und es gibt halt zwei Möglichkeiten, es den Frauen oder Herren so schwer wie möglich zu machen. Ja, die das selbstbestimmt machen wollen, also wir reden immer von Leuten, die es freiwillig machen wollen, Oder ich sage, okay, ich versuche eine möglichst sichere Umgebung zu machen und verurteile die nicht nur, weil sie das machen. Ja. Das ist auch meine Einstellung. Also ich habe mit der Branche nichts zu tun gehabt, aber ich denke, man sollte die Person respektieren und eher Möglichkeiten finden, sie zu unterstützen, statt sie zu behindern. Jetzt wurstelt sich die Leitung so ein bisschen weg. Du hast am Anfang gesagt, dass du aus Barcelona anrufst. Warum? Das ist richtig, ja, weil die Firma sitzt in Barcelona. Es sind zwar Deutsche, die das auch gegründet haben damals, aber das ist so ein bisschen eine Geschichte für sich. Also, verstehe. Es hat sie nach Barcelona verschlagen und ich habe. Du bist quasi geschäftlich da. Ja, das ist ein Büro am Strand und dann hat man gedacht, auch dann geht man mal dahin. Auch Anti-Leute, also das sind auch nicht Leute, wo man dachte, das sind so typische Leute, die diese Seite betreiben. Also so um die 30-Jährige und entspannt und Start-up-Atmosphäre, wie man sagen würde. Ben, ein kleiner Einblick in einen Teil der Sexbranche, den ich so auch noch nicht kannte. Vielen Dank für deinen Anruf und dass du uns ein bisschen davon erzählt hast. Gerne. Schöne Grüße in den Süden Europas, in den Südwesten Europas. Liebe Grüße nach Köln. Dankeschön, schönen tschüss. Abend ciao. Euch. Tschüss. Ciao, ciao. 0800 220 5050, so erreicht ihr uns. Oder ihr mailt domian@wdr.de. Hier ist Sascha. Sascha ist 38. Guten Morgen, Sascha. Ja, hallo, schönen guten Morgen, Domian. Hallo, Sascha. Schön, dass du da bist. Ja. Erstmal wollte ich sagen, dass ich deine Sendung ganz gut finde. Ich gucke eigentlich ziemlich oft. Dankeschön, vielen Dank. Und finde ich wirklich, macht Spaß, ja. Mhm. Auf das morgige Thema freue ich mich schon. Das ist ein interessantes Thema morgen, in der Tat. Weibliche Sexualstraftäter, ich sage gleich noch ein paar Sätze dazu. Was ist dein Thema? Wen rufst du an? Ja, ich rufe an auf eine Reaktion von einer Sendung von dem Mann, der letzte Woche Freitag bei euch angerufen hatte, unter falschem Vorwand. Und, ach, der Schwulenhasser. Ja, so kann ich das jetzt, glaube ich, jetzt nicht so teilen, deine Meinung. Naja, er war schon krass drauf. Ja, weil er hatte sich ja eingeschlichen mit einem anderen Thema. Ja. Und legt dann richtig los. Es ging ja erst um, dass er kein Verständnis hat für die objektsexuell orientierten Menschen. Hinterher waren wir dann bei Schwulen, Lesben, Transsexuellen und so weiter. Ja, ich wollte dazu sagen, dass ich nur einen Großteil der Meinung, er hat das ein bisschen rabiat ausgedrückt, aber teilen kann. Ich finde das im Moment jetzt auch überhaupt alles nicht mehr richtig, was so Sache ist. Ne? Also ich finde, dass Homosexualität im Moment sowas von im Vordergrund steht. Weißt du, warum das so ist? Weil es Jahrzehnte nicht nur im Hintergrund stand, sondern weil es Jahrzehnte eine übelste Diskriminierung gab. Na, ich denke, eher Modeerscheinung ist und weil man absolut Trend ist, wenn man jetzt sagt, dass man schwul ist. Weil wenn man hetero ist und sagt, ich mag es nicht, wenn zwei Männer sich küssen oder zwei Frauen oder so, je nachdem, dann wird man heutzutage schon angeguckt und das kann es nicht sein. Siehst du, dann weißt du mal, wie das ist, wie das in der umgekehrten Rolle ist. So ging es früher den anderen Leuten. Inwiefern habe ich das akustisch jetzt nicht verstanden? Naja, du sagst, du fühlst dich ja schon fast diskriminiert, wenn du das hörst. So haben sich früher die Schwulen diskriminiert gefühlt. Ach so. Aber Sascha, auch du bist ein junger Mann von 38 Jahren. Das hat mich ja am Freitag schon so erstaunt, dass man da überhaupt noch drüber streitet, dass man heute noch darüber streitet in einem aufgeklärten Land wie Deutschland. Ja, aber es muss doch legitim sein, dass man da auch mal Kritik üben darf. Ich mache den Fernseher an und sehe Schwule. Ja. Kein Mensch verlangt ja von dir, dass du schwul wirst, aber wir alle verlangen von dir, dass du oder wir würden uns freuen, wenn du sagst, ja, jeder so, wie er es will. Nur darum geht es doch. Letztendlich ist das schon richtig, aber es steht ja nur noch im Vordergrund. Auch finde ich, dass die Welt aber überhaupt total sexualisiert ist. Oder? Es geht eigentlich nur noch um... Ja, okay, da gebe ich dir recht. Ums Poppen zwangsläufig. Ja. Und ist eigentlich das Hauptthema Nummer eins nur noch. Ne? Okay, aber da kann man ja... Okay, da hast du recht. Aber da kann man ja durch sein eigenes Verhalten kann man ja etwas entgegensetzen. Da gebe ich dir wirklich recht, dass das sehr im Vordergrund steht. Und das ist sicherlich nicht das Richtige. Und dass du das so sehr wahrnimmst mit den Schwulen, liegt vielleicht daran, dass immer wieder das auch noch in der Presse ein Thema ist. Ich fände es ja gut, wenn es irgendwann gar kein Thema mehr ist. Wenn das so selbstverständlich ist, dass wir gar nicht darüber berichten müssen, dass ein ehemaliger Nationalspieler schwul ist. Dass das so eine langweilige Nachricht ist, dass gar kein Mensch mehr drüber spricht. Das ist doch das Ziel. Aber wenn keiner mehr drüber spricht, dann wäre es ja für jeden also okay. Dann wäre es für jeden normal und okay, ja genau. Und das ist ja das Ziel. Es ist aber auch okay, es ist aber auch gut, wenn man darüber spricht, weil es halt nicht normal ist. Das ist nicht normal. Ich bin weder rechts noch streng gläubig oder so, aber ich finde es einfach nicht normal. Was normal ist, ist Mann und Frau. Ja, aber und das andere kann man das kriegen, ist, ne? Das ist eine alte Diskussion. Wer definiert normal? Wer definiert Mann normal? Frau, ich kann dir sagen, dass... Das ist klar, Mann und Frau. Ja, sagst du jetzt. Ich sag dir, es ist ein Teil der Normalität, dass Menschen auch anders orientiert sind. So definiere ich Normalität. Ja, ich würde sagen, wenn man sich, wenn eine Frau und Mann sich sexuell austauschen, ist alles okay. Aber zwei Männer oder zwei Frauen, das ist absolut nicht normal. Und das sagst du jetzt. Aber ich sage dir, das ist normal. Aber du merkst, wie subjektiv das ist. Du kannst das ja nicht als eine feste Gegebenheit hinnehmen, so wie Tag und Nacht oder etwas Nachweisbares. Die Normalität wird immer von den Menschen definiert. Was ist normal? Das war in Jahrhunderten so, dass viele Dinge, die früher komplett unnormal waren, heute ganz normal sind und durch die gesellschaftliche Entwicklung dann akzeptiert wurden. Ja, das ist richtig. Letztendlich verrodet oder verwahrlost man ja auch total irgendwie sexuell, ne? Wenn das so weitergeht, was kommt als nächstes oder so? Ich meine, das ist ja unglaublich. Also ich finde das absolut nicht richtig und ich habe jetzt vor kurzem zwei... Du wiederholst dich, Männer, du merkst es, ne? Du wiederholst dich und du sagst, du bist verroht. Ist ein Mann, der einen Mann liebt, verroht? Sexuell, ja. Das ist doch absurd, das ist doch eine Beleidigung. Wenn Herr Wowereit sein, der regierende Bürgermeister von Berlin, nehmen wir den mal als Beispiel, als prominentes Beispiel. Der ist ja lange mit seinem Mann zusammen. Ja. Das ist verroht und pervers, wenn er mit einem Mann zusammenlebt? Also man muss sich ja das nur mal vorstellen, wie die Sex haben. Ich finde das total abstoßend und ekelhaft. So, da kann der sagen, es finde ich total abstoßend, wenn du mit einer Frau Sex hast. Sagt der dann. Ja, weil es schwul ist. Ja, das soll auch andere sagen, ne? Ja, und du sagst es, weil du verbohrt heterosexuell bist, deswegen sagst du das. Lass den Leuten. Doch, du bist verbohrt heterosexuell, das würdest du so etwas nicht sagen. Ein offener, toleranter Mensch würde sagen, ist nicht mein Ding, aber die anderen sollen das machen, wenn sie wollen. Das ist die richtige Position. Ich sehe das anders. Ja. Jetzt auch hier, was auch der, wie hieß er nochmal, der Benny letzte Woche Freitag sagte, die Conchita Wurst oder so, die hat auch nur gewonnen, weil sie da so tuckig getan hat, mit dem Bart dahingegangen ist und nicht, weil sie gut singen konnte. Und das finde ich auch, das ist doch nicht legitim, das finde ich auch nicht gut, ne? Naja, willst du all den Menschen absprechen, dass sie falsch gewotet haben, die sie auf diese Siegerebene gehoben haben? Willst du denen das absprechen? Das finde ich sehr arrogant. Letztendlich ist ein großer Teil oder so, der deswegen auch nur angerufen hat oder so. Ne? Und wenn es so wäre, von auszugehen, bitte? Ich sag, zum einen finde ich, dass er sehr gut singen kann, das ist unbestritten. Und zum anderen, und wenn es so wäre, wenn die europäischen Völker ein Zeichen setzen wollen für mehr Toleranz, dass eben auch diese Form der Sexualität und der menschlichen Vielfalt akzeptiert wird, ist doch eine tolle Sache. Was ist dagegen einzuwenden? Ja, lass die Leute doch in Ruhe. Warum denn? Das kann doch nicht sein, dass wir uns in eine Richtung Aber dich treibt doch gar keiner in die Richtung. Du kannst doch weiter deine Mädels poppen. Niemand hindert dich daran. Lass doch einfach die anderen in Ruhe und lass die machen, was sie wollen. Es geht um Liebe. Letztendlich geht es nur darum, dass Menschen sich lieben. Das ist doch das Schönste, was wir erstreben können. Wieso soll man da einen Riegel zwischenschieben? Aufgrund irgendeiner tradierten, völlig idiotischen Moralvorstellung. Warum? Ich bin es eigentlich auch leid, mittlerweile solche Diskussionen zu führen. Solche Diskussionen habe ich früher mit Katholiken geführt. Und mir stand der Hals schon bis hier. Und das muss man im Jahre 2014 noch mit einem 38-jährigen Mann führen. Ich fasse es eigentlich nicht. Ja, es ist aber gang und gäbe. Also, ich finde das echt total scheiße irgendwie auch. Deine Reaktion ist auch jetzt auch für mich jetzt auch nicht verständlich, ne? Weil jeder sollte seine Meinung sagen. Und das ist nämlich auch der springende Punkt. Wenn ich sage, ich mag keine homosexuellen Menschen, dann muss ich mich doch jetzt nicht rechtfertigen, dass ich das sage. Oder muss mich hier angreifen lassen. Wir diskutieren die ganze Zeit. Du kannst ja deine Meinung auch sagen. Ja, aber was du alles gerade... Bitte? Finde ich auch jetzt gerade nicht richtig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also was erwartest du? Erwartest du, dass ich dich mit Samthandschuhen anfasse, wenn du mir so ein Zeug erzählst? Es ist doch wirklich. Ich will dir mal sagen, das was du sagst. Heute in der Stadt, darf ich mal eben kurz aussprechen? Bitte. Heute in der Stadt, da habe ich nämlich zwei Männer sich knutschen sehen, ne? Mhm. Ja, und die Leute, die gucken alle, aber keiner, was wollen die auch sagen oder sonst irgendwie, die wollen sowas nicht. Und das traut sich auch keiner zu sagen, die haben keine Courage oder so. Wieso wollen, woher weißt du, dass die Leute das nicht wollen? Und weil wenn sie total entsetzt geguckt haben. Ja, dann sollen sie 10-mal hingucken und nach dem 11. Mal kapieren sie es, dass das auch funktioniert und dann gucken sie nicht mehr hin. Die sollen es nicht wollen, die sollen es einfach nur tolerieren. Darum geht es. Ja, deine Argumentation, weißt du, dann hat man ja bald auch keine andere Möglichkeit mehr. Warum? Dann wird man ja total unterwandert. Ey. Glaubst du, wenn du 10-mal oder noch mehrfach Männer knutschen siehst, dass du dann auch anfängst, Männer zu knutschen? Glaube ich nicht. Das glaube ich wohl eher auch nicht. Ja, ne? Sicher. Also. Ja. Aber ich möchte mir sowas willst auch nicht denn, willst du denn den Homosexuellen zumuten, dass die an jeder Ecke heterosexuelle Menschen knutschen sehen? Stell dir mal vor, ein Homosexueller würde das sagen, das finde ich ekelhaft. Bah, wie der Typ da mit der Frau irgendwie rumgeknutscht, rumgeleckt hat. Stell dir mal vor, so ein Satz käme von einem Homosexuellen. Wie groß das Geschrei dann wäre. Und zu Recht. Insofern ist es auch umgekehrt, das Geschrei groß. Weißt du, was ich schlimm finde an deiner Argumentation? Jeder kann seine Meinung haben, natürlich. Und du sollst ja auch nicht homosexuell werden, darum geht es doch gar nicht. Niemand verlangt das. Es wird nur Toleranz verlangt. Das, was du sagst, so wurde jahrzehntelang argumentiert. Und jahrzehntelang wurden die Menschen, die anders gepolt waren, wie auch immer, nicht nur Schwule, auch bisexuell oder was weiß ich, wurden diskriminiert, wurden verletzt, wurden untergebuttert. Und dafür bin ich auch nicht. Also diskriminieren oder unterbuttern oder fertig machen, das muss nicht sein. Ne? Ja, aber wenn man so redet, wie du redest, bleibt einem gar nichts anderes übrig. Was würdest du denn machen, wenn du König von Deutschland wärst und hättest über diese Frage zu entscheiden? Was würdest du sagen? Über welche Frage jetzt genau? Gleichberechtigung von Homosexuellen zum Beispiel. Ja, ich würde zum Beispiel nicht einsehen, dass die heiraten oder Kinder adoptieren. Schon mal gar nicht Kinder adoptieren. Warum? Das finde ich sowieso das Allerletzte. Das finde ich unverantwortlich. Ja? Findest du es verantwortlich, wenn du ein Kind adoptieren kannst? Du sollst ein Kind adoptieren? Du Heterosexueller? Finde ich ganz komisch, muss ich ja sagen. Ganz komisch. Absolut, mit Frau dabei, das ist doch gar nicht... Hat für mich einen ganz komischen Beigeschmack. Wenn du als Mann mit einer Frau ein Kind adoptierst, bah, würde ich nicht niemals zulassen wollen. Das sagst du jetzt, weil du bi bist. Bitte? Das sagst du jetzt, weil du bi. Das ist eine provokante Argumentation. Natürlich kannst du ein Kind adoptieren, du als Mann mit deiner Freundin zusammen. Aber so auch ein sich liebendes Paar, zwei Frauen und zwei Männer. Also, Sascha, ich bin froh, dass du nicht König von Deutschland bist. Dann würden wir die Zeit wieder zurückdrehen. Dann wären die Schwulen und Lesben vielleicht mal so eben geduldet am Rande. Aber man müsste sich verstecken und alles im stillen Kämmerlein machen. Und Gott sei Dank sind wir endlich aus dieser Zeit heraus. Ich denke auch jetzt die Leute, die jetzt alle mithören oder so und die Sendung verfolgen, da weiß ich schon ganz genau, dass da viele mir auch schon recht geben und die das so sehen. Ne? Schlimm genug. Nee, ich finde es gut. Ja, natürlich, findest du das gut. Aber du hast deine Meinung sagen können? Ja, super. So. Das ist das Wichtigste. Und alles hier klar. Ist eine Gegenmeinung, ist hier immer sehr willkommen in dieser Sendung. Um das nochmal klarzustellen. Ich freue mich, dass du angerufen hast und das machen wir auch in allen anderen Themenbereichen immer sehr gerne. Okay? Okay. Sascha, vielen Dank für deinen Anruf und alles Gute. Jo, bleib dran. Tschüss. Ciao. 1:35 Uhr und ich bin verbunden mit Anna. Anna ist 60. Guten Morgen, Anna. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Anna. Um was geht's bei dir? Ja, ich rufe an, weil es ist was passiert, wo ich nicht mit fertig werde. Am Freitagabend musste meine Tochter ihr totes Baby zur Welt bringen. Mhm. Und in welchem Monat war deine... Im sechsten Monat. Und was war genau passiert? Meine Tochter hatte morgens Blutungen bekommen. Mhm. Ganz minimal. Was ihr aber unheimlich war und ist eine Stunde später ins Krankenhaus gefahren. Die haben Ultraschall gemacht und haben darauf gesehen, dass das Kind also keinen Herzschlag mehr hat. Mhm. Gab es denn irgendwelche Anzeichen Wochen davor? Gar nichts. War alles gut, alles gut untersucht? War alles gut. Man hat gesagt, das Baby sei ein bisschen klein. Aber Arzt und meine Tochter waren sich wegen des Geburtstermins nicht so einig. Mhm. Meine Tochter sagte, das kommt nicht am 13. Februar, das kommt zwei Wochen später. Und ich denke, die Mütter, die haben ja doch zu 98% recht. Mhm. Hast du Februar gerade gesagt? Februar. Im September sollte das Baby kommen. Ja, genau. Ich hab's falsch verstanden. Entschuldige bitte. Nee, am 13. Aber es kann auch sein, dass ich Februar gesagt habe. Ja. Am 13. September sollte das Baby kommen. Warst du am Freitag dabei? Ja, klar. Ich bin auch nicht, das Baby sollte Lotta heißen. Und ich bin auch nicht von Lottas Seite gewichen. Mhm. Ich habe sie also nicht hergegeben. Ich habe die ganze Zeit mit ihr geredet. Ich habe ihre Hand gehalten, ich habe ihren Fuß gehalten. Manchmal hatte ich sogar das Gefühl, sie versteht mich. Also wir sprechen von dem toten Kind. Wir sprechen von dem toten Baby. Das Baby ist geboren worden, wie man es ja immer so sieht in allen Fernsehsendungen, dann wird das Baby erst weggelegt, wird in Handtücher eingewickelt. So wurde das da auch gemacht. Und von der Sekunde an war ich bei Lotta und habe ihn nicht aus den Augen gelassen. Du warst dabei und der Vater des Kindes auch? Der Vater des Kindes war auch dabei, ja. Die Freundin war dabei. Mhm. Und ich muss sagen, das Personal im Krankenhaus, die waren so, so nett, lieb. Alle lieb, alle nett. Alle auf sie eingegangen, wie sie es gebraucht hat. Hast du die Kleine auch im Arm gehabt? Ja. Ja. Ich bin dann mal mit der Kleinen zu meiner Tochter und gefragt, ob sie sehen möchte. Aber meine Tochter war auch nicht bereit dazu, das Kind zu sehen. Ach so, sie wollte es nicht sehen? Zu dem Zeitpunkt nicht. Mhm. Sie hat es in der Nacht gesehen. Mhm. Als wir alle schon zu Hause waren, das Kind ist um 8 geboren. Ich bin dann irgendwann nach Mitternacht nach Hause gefahren. Das Kind war bei den Schwestern gut aufgehoben und da hat sie sich dann auch angeguckt. Wie hat deine Tochter jetzt dieses Unglück aufgefasst und aufgenommen? Sie gibt sich ganz stark. Ist es das erste Kind? Ja. Ja. Mhm. War das erste Kind. Sie gibt sich ganz stark, sagst du. Aber das ist sie nicht. Mhm. Ich denke, das wird später bei ihr noch kommen. Ja, das glaube ich auch. Ja, und dann hat man halt hinterher an der Nachgeburt gesehen, dass die Nachgeburt schon verkalkt war. Was heißt das? Was bedeutet das? Wenn die Nachgeburt verkalkt, werden die Babys nicht mehr richtig versorgt. Ach so. Mhm. Ich habe das gehabt bei meinen Kindern, habe da wochenlang im Krankenhaus gelegen, bin tagtäglich überwacht worden. Mira ist alle zwei Wochen bei, Lisa ist meine Tochter, ist alle zwei Wochen bei ihrem Gynäkologen gewesen und hat mir aber am Sonntag dann erzählt, dass sie oft einen Blutdruck von 160 hatte. Und das ist für eine Schwangere viel, viel, viel zu hoch. Und du meinst, dass es da schon einen Zusammenhang gab und der Blutdruck ein Zeichen war? Das war schon ein Zeichen. Da ist der Gynäkologe gar nicht drauf eingegangen. Jetzt ist das Ganze am Freitag passiert, hast du gerade gesagt. Am Freitag ist das passiert, Wie sind jetzt die weiteren Planungen? Gibt es eine richtige Beerdigung für die Kleine? Es gibt zwei Möglichkeiten. Einmal die Kleine mit Grab zu beerdigen, aber das werden wir nicht machen. Wir haben einen sehr schönen großen Hauptfriedhof und da ist ein ganz großes Feld, wo Frühgeborene und auch Fehlgeburten begraben werden. Da wird immer eine Feierstunde, ich glaube, das ist einmal im Monat oder alle zwei Monate, wird angesetzt, wo dann alle um ihre Babys trauern können. Wird deine Tochter ihre Tochter jetzt noch mal sehen? Ist das geplant? Weißt du das? Sie hat sie gesehen, aber ich glaube nicht. Jetzt nicht noch mal? Ich glaube nicht. Ja. Die Ärzte sagen auch, also man soll sich solche Babys möglichst früh ansehen. Hinterher sei es kein schöner Anblick mehr. Mhm. Und ich habe selbst in diesen 4 Stunden um 8 Uhr, habe ich sie ja dann zuerst gesehen. Und als ich um nach 12 nach Hause gegangen bin, da sah sie schon etwas anders aus. Die Haut ganz durchscheinen, dass man die Organe also sehen kann. Und dann diese kleinen Hände, die so groß sind wie ein kleiner Fingernagel von uns. Ich habe mit Lotta Hand gehalten. Sie hat ihre Hand auf meine gelegt oder liegen gehabt. Und wie gesagt, ich habe sie nicht aus den Augen gelassen. Ich habe ihr ganz, ganz, ganz viel erzählt. Mhm. Der Vater war ja auch dabei. Was hat der? Der Vater war dabei. Wie hat der Vater sich verhalten? Was glaubst du, wie es bei ihm innen drin aussieht? Der Vater war ganz ruhig und hat sich ganz toll eben um die Lisa bemüht. Mhm. Also um deine Tochter. Auch er, um meine Tochter. Mhm. Auch er wollte zu dem Zeitpunkt, wollte er das Baby nicht sehen. Bei der Lisa ist ja noch eine Ausschabung gemacht worden. Das war, aber es war eine normale Geburt, das war kein Kaiserschnitt. Das war kein Kaiserschnitt, das war eine ganz normale Geburt. Jetzt hast du gerade so eine Andeutung gemacht. Glaubst du, dass eine gewisse Schuld der Gynäkologe doch trägt, weil er nicht frühzeitig Warnsignale gegeben hat? Der behandelnde Gynäkologe. Mhm. Ja, meine ich. Mhm. Ja, das denke ich. Mhm. Wenn ich eine Schwangere habe bei diesen Vorsorgeuntersuchungen, wird ja immer Blut abgenommen für den HB-Wert und es wird jedes Mal der Blutdruck gemessen. Wollt ihr da irgendetwas noch unternehmen? Nein, nein. Mhm. Aber das ist jetzt auch noch nicht der Zeitpunkt, darüber nachzudenken. Jetzt, ich denke auch nicht, dass da irgendwie was unternommen wird. Mhm. Ich finde es Larifari von dem Arzt. Mhm. Ne? Also wenn das so ist, ist es natürlich sehr schlimm und das. Diese Untersuchungen werden gemacht. Den Frauen wird ans Herz gelegt, zu den Untersuchungen hinzugehen. Mhm. Wenn man dann aber an einen Arzt kommt, der eine Schwangere hat und in ihrem Untersuchungsheft steht 160 zu, was weiß ich. Müsste man hellhörig werden. Da müsste man hellhörig werden, aber ganz hellhörig werden. Ist deine Tochter das jetzt? Das ist ja auch der Grund, warum diese Arterien verkalken. Ja, ja. Ist deine Tochter jetzt noch im Krankenhaus? Nein. Mhm. Da ist diese Ausschreibung ist gemacht worden am Samstagabend noch. Mhm. Man hatte gesagt, sie könnte vielleicht gehen, aber sie hatte dann bei der Ausschreibung auch ein bisschen viel Blut verloren. Mhm. Und dann haben wir uns alle darauf geeinigt, dass, also der Arzt hat es ihr nahegelegt und wir haben das abgesprochen, dass sie die Nacht über im Krankenhaus bleibt. Dann man weiß ja nie, was noch passiert. Und liebe da Anna, war sie da besser aufgehoben. Ja, natürlich. Das tut mir sehr leid, was da in eurer Familie jetzt passiert ist. Und ich möchte dich bitten, sehr herzliche Grüße auszurichten an deine Tochter und an den Schwiegersohn. Ja. Und auf dass ihr jetzt durch die nächste Zeit gut kommt. Das ist ja nochmal eine sehr traurige Zeit. Da wird noch viel hochkommen. Du sagst, deine Tochter ist jetzt tapfer, aber das bricht sicher bald nochmal aus ihr heraus. Ja, vor allen Dingen, weil ihre Schwägerin, also die Frau meines Sohnes, die ist in der 20. Woche schwanger jetzt. Mhm. Ja, und das dann wird auch nochmal hart. Ja, das glaube ich auch. Hart werden, wenn die beiden sich über den Weg laufen. Das glaube ich. Ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute, Anna, von Herzen. Dankeschön, Domian. Und bestell schöne Grüße. Das mache ich. Auf Wiederhören. Danke, tschüss. Dass du mir zugehört hast. Sehr, sehr gerne. Alles Gute. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, ich möchte gerne mal an dieser Stelle etwas tun, was ich eigentlich nicht so ganz oft tue. Ich möchte jemanden grüßen. Und zwar möchte ich eine ganz treue Zuschauerin grüßen, die 90 Jahre alt ist, nämlich die Anneliese. Die Anneliese aus Marzahn. Die schaut uns jetzt zu und ich freue mich, wenn sie sich jetzt freut über die Grüße. Schöne Grüße nach Marzahn. Liebe Anneliese, bleib uns treu und dir alles Liebe und alles Gute. So, wir haben 1.35 Uhr und ich möchte euch jetzt Näheres zu unserem Thema morgen sagen. Ich habe es gerade ja schon angekündigt, wir haben morgen ein sehr ernstes Thema, ein Tabuthema, über das man nicht sehr oft in der Öffentlichkeit oder kaum eigentlich in der Öffentlichkeit spricht, nämlich weibliche Sexualstraftäter. Ich möchte morgen sehr gerne mit Menschen sprechen, die von Frauen sexuell missbraucht wurden. Also zum Beispiel von der eigenen Mutter, von Erzieherinnen, von einer Nonne, von einer Vorgesetzten, von wem auch immer. Und ich möchte gerne auch mit Täterinnen sprechen, sofern sie den Mut haben, sich hier zu äußern und zu erzählen, was sie getan haben. Also weibliche Sexualstraftäter, gerne könnt ihr euch per Mail anmelden, domian@wdr.de oder morgen ab 0 Uhr anrufen oder natürlich auch während der Sendung zwischen 1 Uhr und 2 Uhr. Weibliche Sexualstraftäter, unser Thema morgen Nacht. So, Es geht zu Steffen. Steffen ist 20. Guten Morgen, Steffen. Moin, Domian. Hallo, Steffen. So. Bevor es mit meinem Thema losgeht, darf ich dir eine Frage stellen? Sehr gerne. Leg los. Und zwar ist mir aufgefallen, in den letzten Sendungen, immer wenn es um Prostitution geht, benutzt du dieses Wort Hure statt Prostituierte, was ja gesellschaftlich relativ negativ geprägt ist. Gibt es da irgendeinen Grund für? Ja, da gibt es einen Grund für. Weil die Prostituierten sich selbst gerne Hure nennen. Das habe ich hier in der Sendung gelernt. Man darf zu einer Prostituierten nicht Nutte sagen. Das ist ein Schimpfwort. Aber die Mädels mögen es, wenn man zu denen Huren sagt. Insofern habe ich mir das so angeeignet und mache das so, wie die Frauen das wollen. Ach so, mal wieder was gelernt. Ja. Sonst würde ich das natürlich nicht machen. Wir haben, ich weiß, dass wir sehr viele Prostituierte auch im Zuhörerkreis haben. Ich will die Mädels auch, weiß Gott, nicht beleidigen. Wirklich nicht. So, lieber Steffen, zu dir. Ja, mein Thema ist Computersucht bei Jugendlichen. Und zwar arbeite ich für ein Unternehmen, das kostenlose Online-Spiele anbietet. Mhm. Die Produkte basieren halt darauf, dass man kostenlos spielen kann, aber virtuelle Gegenstände mit Geld erwerben kann. Und diese Spiele sind gezielt so ausgelegt, dass sie den Spieler süchtig machen sollen. Na wunderbar. Also, da bin ich so ein bisschen hellhörig geworden, als Barbara hieß sie, glaube ich, angerufen hat, die in der Spielhalle arbeitet. Ja, gestern war das, glaube ich. Genau. Ja, genau, gestern, ja. Mhm. Ja, es geht halt in die gleiche Richtung, nur was halt sehr bedenklich ist, ist, dass wirklich der größte Teil der Spieler minderjährig sind. Also, dass man bewusst Minderjährige manipuliert, um da größtmöglichen Profit zu machen. Was genau machst du denn da? Ich bin Teil von unserem Admin-Team, das heißt, ich mache beispielsweise Kundensupport, ich moderiere die Foren und kümmere mich so halt um Spieleangelegenheiten. Mhm. Wir machen halt von der Sache auch keinen Profit. Wir kriegen auch jetzt kein üppiges Gehalt oder sowas. Aber irgendjemand muss ja daran verdienen. Genau, das ist halt das Management und die Firma, die dahinter steckt. Und du kriegst die, da kein Geld? Die machen halt auch die Firmenpolitik, wie bitte? Und du bekommst da kein Geld für das? Doch, also ich krieg Geld dafür, aber es ist halt kein üppiges Gehalt. Also es wäre jetzt nicht so, dass ich da den Reibach mache. Nur mal, so, um es einzuschätzen, wie viel verdienst du denn da im Monat? So, Pi mal also Daumen. Es ist ein Nebenjob und also es ist der Verdienst ist so nachher bei ungefähr 8 Euro die Stunde. Ach so, okay. Und wie viele Stunden am Tag arbeitest du da? Das ist so, je nachdem, normalerweise 10 bis 20 Stunden die Woche. Die Woche? Die Woche. Ja. Mhm. So, aber den Reibach machen dann natürlich die Oberen, die das ganze Ding in der Hand haben. Genau. Mhm. Also, das ist halt so, ich habe also auch dann natürlich moralische Bedenken dabei. Also ist jetzt nicht so, dass ich mich selber jetzt als Abzocker bezeichnen würde oder sowas. Mhm. Ja, die aber, moralischen Bedenken liegen natürlich direkt darin. Ich habe sofort gedacht, als du es gerade gesagt hast, weil du bist ja ein Zahnrad in diesem ganzen Dingen. Genau. Und die moralischen Bedenken sind ja erheblich, nach dem, was du gerade erklärt hast. Die Leute werden gezielt abhängig gemacht und es sind vor allen Dingen noch Minderjährige, die man versucht daran zu binden. Das ist ja übelst letztendlich. Natürlich, das stimmt. Also bei mir so die Motivation, die dahinter steckt. Ich spiele ja auch seit vielen, vielen Jahren, bin damit auch mehr oder weniger, man könnte fast sagen, aufgewachsen. Also das geht jetzt so seit ungefähr 7 Jahren auch bei mir. Mhm. Und es ist halt auch so ein Herzensprojekt. Und man hat halt auch viele großartige Leute, mit denen man da was zusammen macht, eine Community, die dahinter steckt. Auf der anderen Seite, also das ist halt das Positive, das macht halt auch mir persönlich Spaß, mit den Spielern zu arbeiten. Und auf der anderen Seite hast du halt dieses, wie ich finde, diese unethische Geschäftsweise. Ich kenne mich in dem Bereich nicht sehr gut aus, aber wenn du sagst, dass dir das sehr viel Spaß macht, dass das eine Herzenssache ist, da gibt es doch bestimmt auch andere Möglichkeiten, in diesem Bereich tätig zu sein, als bei so einer Schweinefirma. Ja, das ist das Problem. Also es geht generell dahin. Also auch diese ganzen Facebook-Spiele und so, die wo ganz viele Jugendlichen spielen, das ist quasi das gleiche Prinzip, dass du die Jugendlichen darauf trainierst, dass sie immer Zeit investieren, Zeit investieren, Zeit investieren und dann quasi immer, wenn sie was so gemacht haben, wie der Entwickler es vorsieht, eine Belohnung kriegen. Mhm. Das heißt, also bei unserem Produkt ist es so, dass du dich inzwischen sogar täglich quasi einloggen musst, um deine virtuellen Gegenstände nicht zu verlieren. Mhm. Und wenn du halt spielst, du kriegst zu Anfang gleich Aufträge, die du erfüllen musst. Und wenn du dann beispielsweise vorzeitig aus dem Spiel gehst, dann kommen Warnungen. So, guck mal, du hast dies noch nicht geschafft, jenes solltest du noch machen. Das heißt, man, das ist quasi wie mit so einem Hundeklicker, dass du versuchst, Leute darauf zu trainieren, dass sie genau das machen, was du halt willst. Hast du irgendwie einen realen Bezug? Kennst du jemanden, der da spielt und eingeloggt ist. Du meinst in dem Spiel jetzt? Ja, kennst du reale Menschen, die da mitmachen und weißt du was über deren Schicksal? Kenne ich. Ich habe ja auch durch den Kundensupport sehr viel damit zu tun. Ich selber bin ja auch langjähriger Spieler, also von diesem Spiel. Ich kenne ja also diese Verlockung auch, bin damit immer sehr distanziert umgegangen, weil ich das auch relativ früh, Gott sei Dank, durchschaut habe. Das heißt, du würdest von dir nicht, über dich nicht sagen, dass du süchtig bist? Nein, nein. Nein. Aber also du kennst süchtige Menschen. Gerade durch diesen Job habe ich eigentlich noch mehr Abstand dazu gewonnen, dass ich es noch distanzierter sehe, ja. Also das finde ich jetzt ganz wichtig, dass das nicht so irreal ist, sondern du kennst reale Menschen, die wirklich süchtig sind, die auch da Geld investieren und vielleicht sogar noch sehr jung sind. Ja, mit denen haben wir natürlich auch Kontakt. Du kriegst dann ja gerade durch den Kundensupport nachher auch die Anliegen. Um das Ganze jetzt mal so in grobe Werte zu setzen, wenn du eine Grundausrüstung in dem Spiel haben willst, dann bist du so mit ungefähr 100 bis 150 Euro dabei. Und dann kommen halt immer so im Monat, zwei Monatsrhythmus bessere Sachen raus. Das heißt, du musst immer mitziehen, um mit anderen Leuten mitzuhalten. So. Das ist für Jugendliche unter Umständen schon viel Kohle. Genau. Und also wir haben viele, viele Leute, die da weit über 1.000 Euro rein investieren. Das Makabere, du kriegst sogar eine Auszeichnung, wenn du nachher über 5.000 Euro investiert hast. Wahnsinn. Wie alt sind die Jüngsten? Das kann ich dir jetzt gar nicht so sagen. Ich habe halt nicht jetzt diese direkten persönlichen Spielerdaten, die müssen halt geschützt werden aus Datenschutzrechtsgründen. Weißt du von Jugendlichen oder jungen Leuten, die schon verschuldet oder hochverschuldet sind durch dieses Spiel? Also das nicht, aber wir kriegen halt auch dann die Schreiben der Eltern, dass beispielsweise Geld gestohlen wurde, dass das Kind teilweise auch von den Leuten selber, dass sie dann beispielsweise gemerkt haben, so, ich habe gestern 200 Euro da einfach verzockt für nichts. Und dann schreiben sie einen halt auch an, wir würden es gerne zurückhaben. Und in dem Augenblick wird dann halt angefangen, Druck aufzubauen. Also da weigere ich mich auch mitzumachen. Das machen wir als Team auch nicht. Aber Steffen, das läuft ganz weit in der Firma, dass dann halt auch gedroht wird, wenn du jetzt beispielsweise das Geld zurückbuchst, dann schaltet sich da unsere Rechtsabteilung ein. Und dass dann auch wirklich Druck gegen den Spieler aufgebaut wird. Aber Steffen, was du mir jetzt alles erzählt hast, da ist die Sache für mich glasklar, dass du da eigentlich raus musst. Ja, das ist halt dieser du machst dich, finde ich, eindeutig mitschuldig, wenn du da mitmachst. Such dir irgendwas anderes, wenn du Spaß an dieser Form der Unterhaltung hast. Aber das ist ja richtig mies und unterste Schublade, was da abläuft. Und du bist ja reflektiert durchblickst es ja auch. Da gebe ich dir auch völlig recht. Also es ist ja auch, deswegen habe ich ja auch diese Bedenken. Also ich bin auch in der Jugendarbeit tätig. Ich arbeite auch selber mit Jugendlichen. Ich leite eine Jugendgruppe. Ja, Mensch, da muss ich... Ausgebildeter Streitschlichter. Und so, gerade daher da muss ich dir nichts sagen. Bedenken, ne? Ja, da muss ich dir nichts sagen. Ich finde das hier noch schlimmer als das, was gestern die Anruferin aus der Spielhalle erzählt hat. Weil es nämlich hier um Jugendliche oder um gar Kinder geht. Und du weißt selbst und du erahnst, was das bedeutet, wenn man da in eine Sucht hineingerät, abgesehen von den Schulden, die man dann... Ja, ich habe es selber gesehen bei Ja. Also, da ist meine Meinung ganz klar, Steffen, geh raus, so schnell wie möglich. Und ja, also wie gesagt, du merkst ja auch, ich bin nicht begeistert davon. Halt auf der einen Seite, es fällt mir natürlich auch schwer loszulassen, so das ist jetzt ein Projekt, das hat mich 7 Jahre meines Lebens begleitet, da steckt viel Herzblut drin, hat da auch Freunde gefunden. Ne? Aber die moralischen Argumente sind komplett... Und ganz eindeutig. Das ist klar. Es ist unethisch, ja. Es gibt keine Rechtfertigungsmöglichkeit dafür. Ja. Da hast du nicht recht. Raus, Steffen. Und versuche auch noch vielleicht mit deinem Wissen, mit deinem Know-how irgendwie, ich weiß nicht, wie man das machen kann, irgendwie auch noch zu warnen, sofern das überhaupt eine Wirkung hat. Aber vielleicht kannst du sogar das noch wieder ins Gute umsetzen, was du alles weißt jetzt. Kannst ja mal überlegen, ob das irgendwie geht. Aber geh du persönlich raus, das fände ich gut. Ja, also ich war auch schon mal am gucken. Ich bin auch halt auch so ein bisschen die Augen auf, dass ich da versuche mal irgendwas Faireres zu finden. Halt, ich brauche das Geld momentan auch, das kann ich ja auch ganz klar so sagen. Ne? Okay, aber du bist 20, es wird schon. Studium. Ja, aber irgendwas ergibt sich schon. Klar, man kann was finden. Ja, aber auch was du sagst, so präventiv, das Einzige, was ich halt sagen kann, ist man kann da auf zwei Seiten eigentlich setzen. Zum einen ist das die Politik, dass man da regulieren sollte. Und dass die Eltern auch wirklich sich das mal angucken sollten. Und da sehe ich halt wirklich. Lass mal die Politik raus. Fang du bei dir an. Das ist immer der beste Schritt, wenn man selbst bei sich anfängt. Ja? Ja, klar, da gebe ich dir auch völlig recht. Lieber Steffen, alles Gute wünsche ich dir und guten Schritt daraus, damit das bald klappt. Alles Liebe. Tschüss. Danke gleichfalls. Dankeschön, tschüss. 0800 220 5050. Anni 44, guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Anni, um was geht's bei dir? Also bei mir geht es darum, dass ich seit meiner Ehe halt unter häuslicher Gewalt gelitten habe und jetzt ausgezogen bin bei ihm und mit meiner Tochter auf engstem Raum zusammen wohne, mit ihrem Freund in einer quasi 35 Quadratmeter Wohnung und dass es mir jetzt gar nicht gut geht. Ein paar Fakten erstmal. Wie lange warst du in dieser Ehe? 8 Jahre. 8 Jahre. Ja. Und seit wann bist du jetzt raus aus der Ehe? Seit Ostern. Also, und das ist ja noch gar nicht so sehr lange. Und du sagst, du hast unter häuslicher Gewalt gelitten. Was genau hat dein Mann mit dir gemacht? Das ist so schlimm, dass ich nicht weiß, ob das im Fernsehen ganz passt. Also es war wirklich alles. Also hier kann man Nasenbrüche, Zähne raus, Gehirnerschütterungen. Ich habe das erste nicht verstanden. Bitte? Ich habe das erste nicht verstanden, was du gesagt hast. Nasenbrüche, Gehirnerschütterungen, Knochenbrüche, einfach alles. Knochenbrüche? Was hat er? Was hat er konkret da mit dir gemacht? Ja, Gehirnerschütterungen, ja. Ja, geschlagen halt, ne? Hat dich so geprügelt, dass deine Knochen kaputt waren? Ja, hat er. Leider. Ging das die ganzen 8 Jahre so? Ja, das ging die ganzen 8 Jahre so. Also quasi von Anfang an der Ehe? Ja, also sagen wir mal so vielleicht 3 Monate später, aber ja, stimmt. Hm. Dieses Kind, was du hast, das ist nicht von ihm? Nein, das ist nicht von ihm, aber sie hat, Julia, also meine Tochter, hat das jedes Mal mitbekommen und ist auch dazwischen gegangen und hat versucht, mir zu helfen und schlimme Dinge gesehen und... Hat er das Kind auch geschlagen? Zum Ende hin ja. Mhm. Ja. Warum hast du das so lange ausgehalten, Anni? Das frage ich mich auch. Also ich bin ja auch noch bei ihm angestellt, leider berufstätig. Und ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Wirklich nicht. Wie oft kamen denn diese Gewaltexzesse vor? Ja, im Grunde genommen jedes Wochenende oder alle 2 Wochenenden. Also irgendwie mal war 2 Wochen Ruhe und dann war halt wieder, es war auch mal täglich, sagt Julia gerade. Und ja. Gab es besondere Anlässe, weswegen er dann so gewaltig? Ja, auf jeden Fall. Er hat immer unheimlich viel getrunken. Mhm. Jetzt hast du dich getrennt von ihm, du bist weg. Von wem ging diese Trennung aus? Von mir. Gott sei Dank. Ja, wie hat er darauf reagiert, als du dann gesagt hast, ich gehe? Nee, da konnte er nicht drauf reagieren, weil er an dem Abend wieder mal sehr betrunken war. Und und jetzt im Nachhinein hat er halt versucht, abendlich mit verschiedenen SMS mich zu beeindrucken. Entweder waren sie besonders lieb oder sie waren besonders aggressiv. Also bedrohen sozusagen, du ja, kommst wieder Fall. Zurück. Jetzt wohnt ihr, wie du es gerade beschrieben hast, in auf sehr engem Raum zusammen. Mit meiner Tochter, ihrem Verlobten und 2 Tieren auf 35 Quadratmeter, jetzt schon seit 4 Wochen, ja. Das ist natürlich ein extrem beengtes Verhältnis. Bereust du das, dass du weggegangen bist? Nein, auf keinen Fall. Da bin ich schon mal sehr froh. Ich hatte hier schon die Sorge, dass du sagst, ja, irgendwie überlege ich wieder zurückzugehen. Ja, die Phasen hatte ich die ersten 2 Wochen, aber jetzt nicht mehr. Arbeitest du denn? Meine Tochter hat mir auch einen Brief geschrieben, wo sie alles niedergeschrieben hat, was ich bei ihm erlebt habe. Mhm. Und wenn es mir ganz, ganz schlecht geht und ich zweifle, dann lese ich den auch immer. Und dann weiß ich genau, dass ich alles richtig gemacht habe. Mhm. Arbeitest du denn noch bei ihm? Nee, also ich habe mich jetzt meine Anwältin hat mir geraten, mich jetzt krank schreiben zu lassen für 6 Wochen, in der Hoffnung, er kündigt mir und dann muss ich mir halt eine neue Arbeit suchen. Mhm. Was ist jetzt für dich das besonders Schlimme an der engen Wohnsituation? Dass ich meinen 2 Kindern, also meiner Tochter und meinem Schwiegersohn, bestimmt mächtig auf den Keks gehe. Gibt es denn schon Spannungen und Streitereien zwischen euch? Nein, also die gab es die ersten 4-5 Tage und jetzt haben wir uns aber so super arrangiert. Also nee, die sind beide unheimlich lieb zu mir. Und. Aber da kann man ja sicher was machen, indem man für dich eine neue Wohnung oder ein Apartment, irgendwas Kleines sucht. Seid ihr denn schon dabei? Wir bemühen uns, aber das Problem ist, dass, ja genau, ich sag das jetzt einfach, das Problem ist, dass ich von meinem Mann halbtags angestellt war, also auch ein ganz geringes Gehalt bekomme und kein Vermieter glaubt mir, dass er mir wirklich Unterhalt zahlen muss und das geht, also das ist irgendwas über 1.000 Euro, also kriege ich keine Wohnung, weil die sehen nur das Gehalt und das ist eine Katastrophe. Hast du dich denn da richtig beraten lassen? Du hast gerade von einem Anwalt gesprochen. Ob es da nicht noch andere Wege gibt, dass du über das Sozialamt oder ich weiß nicht über wen? Nee, das kann ich alles erst machen, wenn geklärt ist, wie viel Unterhalt er zahlen muss. Das ist eine ganz schlimme Situation jetzt. Also wie lange wird das ungefähr noch dauern, bis du weißt, wie die finanzielle... Ja, ich denke mal, weiß ich nicht, vielleicht einen Monat. Also das heißt, da müsst ihr dann noch durch und gemeinschaftlich... Ja, wir schaffen das. Ja, es kommt. Ja, meine Tochter sagt gerade, es kommt ja auch drauf an, ob es zahlt, sonst geht es vor Gericht. Ne? Genau, genau. Aber halten wir doch mal das Gute fest, Anni. Das Gute ist, dass du endlich nach 8 Jahren geschafft hast, da rauszukommen. Ja, auf jeden Fall. Das ist jetzt eine unangenehme Situation für euch alle, aber da ist ja ein Ende mehr oder weniger auch in Sicht. Dass sich da was tut. Und wenn du dann erstmal deine eigene kleine Wohnung hast, wirst du wahrscheinlich dein Glück gar nicht fassen können. Ja, das hat meine Tochter mir auch ständig gesagt. Mhm. Das stimmt, ja. Das stimmt. Oder gibt es auch so ein bisschen Angst, bei dir allein zu sein dann? Ja, weil ich noch nie alleine war. Also ich war wirklich noch nie in meinem Leben alleine, das stimmt. Mhm. Weil im Grunde hatte ich ja immer die Julia und Was hast du denn damals eigentlich im Krankenhaus gesagt, wenn du mit gebrochenen Knochen ins Krankenhaus kamst? Ja, das, was in der Badewanne ausgerutscht, die Treppen runtergefallen, sowas halt. Aber die wussten das, die haben das auf jeden Fall gemerkt. Hast du denn jetzt schon mal darüber nachgedacht, dir auch, um dich ein bisschen zu stabilisieren und dich stärker zu machen, auch zusätzlich noch eine therapeutische Unterstützung? Ja. Meine Anwältin ist ja auf spezialisiert auf Gewalt gegen Frauen und sie hat mir halt eine Traumatherapie empfohlen. Das nur leider ist das halt so, dass die Wartezeiten bis zu einem halben Jahr gehen. Aber ich mache das trotzdem. Ja, mach es auf jeden Fall. Ich möchte sowieso, dass auch meine Psychologin dir vielleicht noch ein paar Ratschläge gibt. Die hat mitgehört. Okay. Das kann ja immer nur vom Vorteil sein, wenn man noch mehrere Meinungen hört. Ja, sehr gerne. Liebe Anni, Gratulation, dass du raus bist. Und ich wünsche dir von Herzen ganz viel Glück in das neue Leben. Und wenn du jetzt auch noch eine gute therapeutische Begleitung bekommst demnächst, dann kann ja nicht mehr so viel schief gehen und dann kannst du endlich dein Leben genießen. Dankeschön. Nach der ganzen Hölle. Ja, vielen Dank. So, jetzt bitte ich dich aufzulegen und meine Psychologin, die Sabine, ruft dich gleich an. Oh. Dankeschön, finde ich unheimlich nett. Vielen Dank. Alles Liebe und Gute, Anni. Tschüss. Okay, tschüss. Ciao. Und hier ist Dieter. Dieter ist 68. Guten Morgen, Dieter. Hallihallo, guten Morgen, Domian. Hallo, Ali. Hallihallo. Und was geht's bei dir, Dieter? Ja, hör mal, also ich brauche nachher auch noch einen Psychologen, weil, wenn ich diesen Vollidioten da eben gehört habe, ne, also ich meine, ich bin selber lesbisch, ne? Aber das Wort hetero ist scheiße, deswegen. Also du bist ja nur eine andere Generation, du bist 68. Genau, genau. Und also, dich hat das geärgert, was er gesagt hat, der Sascha. Ja, ja, also ich sag mal eins, wenn jetzt einer homosexuell ist, dann war das vielleicht irgendwie ein Irrläufer der Evolution oder was weiß denn ich. Aber er ist nun mal, wie er ist. Verstehst du? Und von daher weiß ich gar nicht, was der da für ein Problem hatte. Ne? Zumal, wenn er jetzt da von wegen heiraten, sollen die doch heiraten, bis der Arzt kommt. Ne? Und auch von dem. Ich verstehe das auch nicht. Man, die Schwulen nehmen mit ihren Rechten doch den Heterosexuellen nichts weg. Überhaupt nichts. Und insofern verstehe ich diese Diskussion mich ödet eigentlich diese Diskussion mittlerweile auch so an, aber leider Gottes werden wir sie immer und immer wieder noch führen müssen. Ja, ja, also das ist für mich auch unbegreiflich, warum sich da diese Leute aufregen. Sollen sie sich doch küssen, wie sie wollen, ne? Bis sie blind werden. Ne? Also wo ist denn das Problem, ne? Wenn die sich auf der Straße... meine, damals, ich hatte mal Anfang der 60er eine Freundin gehabt, ne? Und das war in der Nähe vom Heumarkt und... Achso, du bist Kölner. Ja, ja, klar. Ja, ja. Und jedenfalls ging da zwei junge Typen vor, da haben die sich demonstrativ hingestellt und haben sich geküsst, ne? Mhm. Und für uns war das eine Lachnummer, ne? Wir waren damals schon irgendwie, also ehrlich so. In welchem Jahr war das? Ja, das war Anfang der 60er. Ach so, ja, da war das ja dann noch. Ja. Ich glaube, dafür werden die, in der Zeit werden die noch ins Gefängnis dafür gekommen. Ja, ja, natürlich. Ja, ja. Der Paragraph 175 ja noch richtig aktuell. Ja, du, gut, dass du das so sagst, weil du kommst wirklich aus einer Generation, die weiß noch, dass die armen Schwulen früher ins Gefängnis kamen, wenn die öffentlich erwischt wurden. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, ja, gut, ich meine, da hatten sie es ja noch gut, ne? Währenddessen bei den Nazis wohnen gleich sonst wo ins KZ oder was. Ja, ja. Ne? Aber ich meine, also, als Kölner bist du natürlich auch trainiert, tolerant zu sein. In der Tat, in der Tat. Naja, gut, ich meine, da fällt mir ja noch was ein. Dein Team hat gesagt, ich soll das mal bringen hier, ne? Wie Detlef und Sven gehen die Straße entlang, kommen an der Bäckerei vorbei, ne? Und jetzt sprang da ein Schild, morgen ab 9 Uhr warme Berliner, sagt Sven, du, hoffentlich sind die Jungs pünktlich. Ich finde das auch so sehr nett hier in Köln, wenn hier CSD ist, ist das mittlerweile ein großes Kölner Familienfest, wo alle hingehen. Ja, ja, natürlich. Der Kölner feiert gerne und da ist es eben auch drissial, ob da die Schwulen sind oder die Lesben. Hauptsache, es gibt was zu feiern und zu schunkeln. Und insofern gehört das ja hier bei uns in Köln, in Berlin ist es ja genauso, schon einfach zur Normalität schon mehr dazu. Ganz genau. Ne? Also. Noch ein kurzer Hinweis. Es war... Jürgen Zeltinger ist ja bekannt. Ne? Jürgen Zeltinger, der Rockmusiker, ja. Ne, und der ist ja auch, glaube ich, irgendwie. Ne? Und, das ist cool, ja. Mhm. Ja, und ich war früher, ich hatte Karosseriebauer gelernt, das war auch irgendwie Anfang der 60er. Ne? Mhm. Und da ging es aber nicht um Schwulitäten oder was. Ne? Und ich musste einmal in die Klasse, wo der war, ich wurde einmal für eine Stunde strafversetzt. Mhm. Ne? Und da sagte... sagt der Jürgen, komm Dieter, setz dich hier hin. Ne? Und der Lehrer damals, unser Klassenlehrer in der Berufsschule, sagte, Vogt, sei vorsichtig, Zeltinger ist ein dorniger Strauch. Ne? Ich dachte noch bei mir, was denkst du, wie dornig der ist? Dieter, danke für den Anruf. Okay. Alles Gute, tschüss. Ciao. Tschüss. In der Technik heute Nacht Dennis Eickmeier und wir sind morgen wieder da, ein Radio 1 Live, ein Uhr wieder Fernsehen mit dem Thema weibliche Sexualstraftäter. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die von Frauen sexuell missbraucht wurden und auch gerne mit Täterinnen. Ihr könnt euch auch per Mail anmelden, domian@wdr.de. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bin gespannt auf morgen. Bis dahin. Tschüss.